Liebe liegt in der Luft, spürst du sie nicht? Herzen schlagen schnell, wie das Lied in uns drin. Du bist mein Licht, meine Sonne im Grau. Unsere Träume fliegen wie der Wind über Berg und Tal. Oh, lass uns fliegen in der Magie der Liebe. Oh, tanzen wir im Einklang, du und ich. Die Welt dreht sich, doch wir stehen still. In unserer eigenen kleinen Welt, wo die Liebe erfüllt. Liebe liegt in der Luft, spürst du sie nicht? Herzen schlagen schnell, wie das Lied in uns drin. Du bist mein Licht, meine Sonne im Grau. Unsere Träume fliegen wie der Wind über Berg.